Thema: Zahnarztpraxis und Krankenhaus. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie circa 5 Minuten Zeit. Muster: Einmal im Jahr suche ich meinen Zahnarzt zur Vorsorgeuntersuchung auf. Das ist eine schmerzfreie Untersuchung, die lediglich der Kontrolle der Gesundheit von Zähnen, Zahnfleisch und der Mundschleimhaut dient. Entdeckt der Zahnarzt ein Problem, besprechen wir ausführlich die weitere Behandlung und vereinbaren einen Folgetermin. Habe ich aber zwischen zwei Kontrolluntersuchungen Zahnschmerzen, gehe ich sofort zum Zahnarzt. Ich habe die bittere Erfahrung gemacht, dass man damit nicht warten darf. Je nach Eingriff dauert die Behandlung eine Viertelstunde oder vielleicht mehr. Diese happy Stimmung auf Bild 1 mit geschminkter Zahnärztin und lächelndem Patienten ist nicht sehr real. Denn die meisten Menschen haben eine unbeschreibliche Angst vor Zahnärzten. Das kann ich natürlich verstehen. Ein Hindernis ist die Angst vor dem Unbekannten. Es ist schon schlimm genug, dass man Schmerzen hat. Und der arme Patient weiß nicht, was auf ihn zukommt, wenn er die Praxis betritt. Ein guter Zahnarzt hat immer Verständnis, wenn der Patient bei der Untersuchung unter Stress steht. Die Spritze tut natürlich weh. Und das Geräusch des Bohrers ist ebenfalls nervig und beängstigend. Es gibt diverse zahnmedizinische Behandlungen, die in der Zahnarztpraxis durchgeführt werden. Da werden die Zähne überprüft. Gleichzeitig wird auch der Zahnstein entfernt. Beim schuldigen Zahn führt der Zahnarzt eine Wurzelkanalbehandlung durch und macht eine Zahnfüllung. Ein Zahn, der schmerzt und nicht mehr gerettet werden kann, muss entfernt werden. Bei Kindern wird eine Zahnspange eingesetzt. Und dann gibt es auch noch kompliziertere zahnmedizinische Eingriffe, wie zum Beispiel eine Krone oder eine Brücke einsetzen. Zu den mundchirurgischen Behandlungen gehört die Entfernung der Weisheitszähne. Und viele wollen weißere Zähne und ein hübsches Lächeln. Denen empfiehlt der Zahnarzt eine Zahnweisung. Auf Bild 2 sehe ich ein Krankenhauszimmer. Die Dame besucht ihren Mann, der vor kurzem operiert wurde. In einem Krankenhaus geht es sehr hektisch zu. Dort gibt es verschiedene Fachabteilungen, in denen Patienten stationär behandelt werden. Die bekanntesten sind Augenheilkunde, Chirurgie, Unfallchirurgie, wo Operationen durchgeführt werden, und innere Medizin, wo Erkrankungen der inneren Organe behandelt werden. In der Dermatologie werden Hauterkrankungen geheilt. In der Fachabteilung Neurologie befasst man sich mit der Diagnose und der operativen Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems. In der Psychiatrie werden psychische Erkrankungen behandelt. Dann gibt es noch Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und natürlich Gynäkologie und Geburtshilfe, wo Kinder zur Welt kommen. Erkrankungen der Nieren und der Geschlechtsorgane des Mannes werden in der Urologie untersucht. Zu den Krankenhäusern gehören außer den medizinischen Abteilungen auch Diätberatung und klinische Psychologie.